Namen pro berühmte Offiziere. Militare Träume, netter Seren, schicke Löber, Retter, Kütter, nähe Kühe, deine sieben Bajonetter. Seh da kann man gittene Sondilär, vor dem Betriere Lieten, vor uns Betriere Litmer. Mit Grenzen ist bei Undring. Generalen Soldra, Eroberer mit Grenzen zwingen. Kaller Cyber, Obermänner, Treber, denn wie ich dich änder. Alles da die klaren Teller, knüße deine Tenner. Seh da, komm mal, Güttene, samt die Leer. Vor dem Bezirr Elite, vor uns Bezirr Elite. Als ob Sender Direktiver. Die Stresser und die Werden, mehr Bunker, mehr Papierer. Holler sei Blanzine, Wender, Kaller sei von Gentlemänner, Skribbler vor Papieren, Messine, flotte Penner. Vom Werden Brenner, vor dem Erde Fred, vor dem Betüren Elite, vor uns Betüren Elite.